wie es wirklich war. Adolf Hitler ist eine der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten der uns bekannten Weltgeschichte. Wenn bezüglich des Jesus bezweifelt worden ist, ob er jemals geboren wurde, dann bestehen in Bezug auf Hitler lediglich Zweifel über seinen Tod. Wenn im ersteren Falle keine historisch bewiesenen Zeugen vorhanden sind, abgesehen von der evangelischen Legende, die sich in der einen oder anderen Form als ein Teil des grandiosen Gedankengebäudes des Paulus darstellt, der ihn in Fleisch und Blut, also in Wirklichkeit niemals gesehen hat, so gibt es in Bezug auf Hitler noch lebende Zeugen, die ihn gesehen und ihn sogar berührt haben. Außerdem sind es Millionen, die ihn im Kino sahen und sich über sein sonderbares Aussehen, über seine zuweilen von der Wirklichkeit abgewandte Erscheinung so, als käme er von einem anderen Planeten, wundern konnten. Während der 10 Jahre, die ich in Indien verbrachte, begegnete ich Yogis, Meistern, Magiern, ganz außergewöhnlichen Leuten, aber sie alle ähnelten dem Menschen. Sogar mein Meister war menschlich, allzu menschlich. Hitler nicht. Er war ein Übermensch, oder er war kein Mensch, nicht von dieser Erde. Mein erster Eindruck, den ich vor vielen Jahren hatte, war der, dass ich mich unversehens auf einer der Hauptstraßen Santiagos vor einem Schaufenster einer Fotografie Hitlers gegenüber sah. Er trug einen überwurfartigen Mantel und seine Haltung war so wenig natürlich, eher komisch, mit so einem scharfen Blick, als ob er dadurch auf irgendjemanden, auf irgendein ihm fremdes, unbekanntes Wesen Eindruck machen wollte. Auf seiner Oberlippe saß wie angeklebt ein kleiner Schnurrbart und seine beiden Hände waren fest ineinander verstrengt. Steif und straff wie ein Besenstiel, um einen Ausdruck von C.G. Jung zu gebrauchen, der ihn mit einer Vogelscheuche verglich. Sein erster Eindruck auf mich rief eher Ablehnung hervor. Er wirkte auf mich eher unangenehm, ja lächerlich. Sicherlich hätte Paulus die gleiche Erfahrung gemacht, wenn ihm ein Bild von Jesus erschienen wäre und er es auch wahrgenommen hätte. Aber schließlich ändert sich alles, man weiß schon nichts mehr davon, alles unterliegt dem Wandel. Diejenigen, die mit Hitler zusammen waren, wie Otto Skorzeny, Leon de Grelle, Hanna Reitsch und andere, Personen, mit denen ich sprach, hatten widersprüchliche Meinungen über Hitler, woraus wir ersehen können, dass ihn niemand wirklich kannte, ausgenommen vielleicht Rudolf Hess. Einen jeden von ihnen stellte er sich in verschiedener Weise dar und hütete dadurch sorgfältig sein Geheimnis. Eine Ausnahme hiervon war mein Meister. Der sah ihn in der Astralebene, wo sich niemand verbergen oder verstellen kann, und seinen Eindruck von ihm haben wir schon beschrieben. Ein Wesen von eisernem Willen, der Träger eines Strahles aus einer anderen Welt, von einer die Erde und die Menschheit umwandelnden Energie. Um ein Wesen von einer solchen Wirkkraft werden zu können, wurde Hitler Anhänger der natürlichen Lebensweise und führte ein keusches Leben. Wir müssen deshalb in Betracht ziehen, dass die Beziehungen zu Eva Braun solche waren wie die zwischen Jesus und Magdalena der christlichen Legende, wie die eines Alchemisten zu seiner mystischen Schwester oder wie die eines Katara-Kriegers zu seiner Amasia Uxor, seiner geistigen Gemahlin. Die Gegenwart der Frau, ihrer telepathischen, sich mitteilenden Energie, wie dies in umgekehrter Weise zwischen König und Königin der Termiten der Fall ist, die hierdurch erzeugten Spannungen sind für einen tantrischen Magier, für einen Kraftträger dieser Art unerlässlich. Die mystische Gemahlin Hitlers war jedoch nicht Eva Braun, sondern eine andere. Genauso wenig war die erste Gefährtin Adams die Eva, sondern die geheimnisvolle Lilith oder Haisha, Ayesha, das innere Weib, das noch nicht hervorgetreten ist, die Wiedergekommene oder die stets außerhalb gebliebene. Eva ist diese seltsame Begleiterscheinung, die heimlich und vorhergesehenerweise auftauchte wie ein Dieb in der Nacht und sich des Antlitzes der Vorherbestimmten bemächtigt hat. Es ist durchaus möglich, dass hierin die entscheidende Prüfung für den Eingeweihten liegt. Sein Versagen würde dann Verrat an der toten, entschwundenen Lilith Ayesha bedeuten. Dadurch, dass die heimliche Eva aus vergänglichem Fleisch und Blut angenommen wurde, die nunmehr den Platz der mystischen Gemahlin einnimmt. Man weiß, dass Napoleon von seinem guten Stern verlassen wurde, als er Josephine verließ, beziehungsweise Jason, als er der Medea untreu wurde. In irgendeinem Verzeichnis im Universum ist für jeden Helden, für jeden Magier nur eine einzig geistige Gemahlin vorbestimmt, und wer diese verlässt, der wird selber verlassen. Was hätte geschehen können? Zu Beginn des Krieges sagte der Meister zu uns: Ich habe gesehen, wie das Heer Hitlers in England eingedrungen ist. Sie kamen bis zum königlichen Palast und nahmen den König gefangen. Das war also damals in der Akasha-Chronik, dem Akasha-Gedächtnis der zeitlosen Dinge, im Ring und Kreis der ewigen Wiederkehr verzeichnet. Es konnte geschehen, es hätte geschehen sollen. Die Erlaubnis hierzu war erteilt worden. Warum jedoch geschah es nicht? Heute wissen wir, dass Hitler seine Generäle daran hinderte, bis nach Dünkirchen vorzustoßen, indem sie vorher die flüchtenden englischen Truppen stellten und vernichteten. Der Krieg wäre beendet gewesen und die Engländer hätten sich wehrlos auf ihrer Insel befunden. Wer hat nun aber Hitler überzeugt und ihn an der Durchführung dieses Planes gehindert? In seinem Buch »Der unbekannte Krieg« erwähnt in diesem Zusammenhang Skorzeny den Verrat des Admirals Canaris. Weiterhin berichtet André Brissot in seinem Buch über diesen Admiral Canaris, »Der Krieg in Spanien und der Zweite Weltkrieg«, den Chef der deutschen militärischen Abwehr, über das Doppelspiel, welches über den Sohn Haushofers und Haushofer selbst getrieben wurde, der Hitler über Rudolf Hess, der sein Schüler war, davon abzuhalten wusste, die Invasion Englands durchzuführen. Man bediente sich hierbei der hyperboreischen Legende, wonach England arisch ist, ein Rest des hyperboreischen Kontinents, die Erde Merlins, des Grals, der Ritter von der Tafelrunde. England sei das Engellands Meierings und John Dees, des Alchemisten, das Land der Engel, das Land der Tuatas de Danann, das Totenland des heiligen Thule. 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung weist Hekate, der Abdera, bereits auf die britischen Inseln, auf Hyperborea und auf Stonehenge, den dem Apollo geweihten Rundtempel hin. Apollo, der alle 19 Jahre Hyperborea besuchte, und zwar immer dann, wenn die Sterne ihren Kreislauf vollendet hatten. England solle die Seemacht der weißen Rasse sein und Deutschland die Landmacht. Und deshalb entsandte Hitler den eingeweihten Rudolf Hess nach England, um dort den heiligen Pakt mit den Resten Hyperboreas zu schließen. Von alledem gibt es Beweismaterial.